Jesus' name. Amen. Today we are going to continue with the Holy Spirit. Heute geht's weiter mit dem Heiligen Geist und wir und uns. The Holy Spirit and you. Der Heilige Geist und du. Amen. Amen. The Holy Spirit and me. Der Heilige Geist und ich. Without the Holy Spirit, I can do nothing. Ohne den Heiligen Geist kann ich nichts tun. Amen. Amen. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you combine it with, you know, two places, you just combine two places. That is John 15 and John 16. Amen. Kombinierst Johannes 15 und Johannes 16. John 15. Praise the Lord. Halleluja. John 15. First of all, John 15. Johannes 15. From verse 1. Ab Vers 1. I am the true vine. My father is the husbandman. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. I am the gardener. Amen. I am. Okay, let me put it this way. I am the garden. Ich bin der Garten. My father is the gardener. Und mein Vater ist der Gärtner. I am the tree. Ich bin der Baum. But my father is the gardener. Aber mein Vater ist der Gärtner. Amen. Amen. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen? Amen. Praise the Lord. John 15:1. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Amen? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Abide in me, and I in you. Und ich in euch. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. Amen? Amen. Verse 5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is saying, without him, we can do nothing. Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Without the Savior, we can never be here. Ohne den Retter können wir nichts. We can never be saved. Kann man nicht gerettet sein. We need a Savior to be saved. Wir brauchen einen Retter, um gerettet zu and sein. And at the same time, he's telling us that without the Holy Spirit, we can never live for him. Und es zeigt uns auch, dass ohne den Heiligen Geist können wir nicht für ihn leben. Amen. Amen. In John 16, when he was about to go. Johannes 16, bevor er gegangen ist. And you know, he said, I'm not going to be here physically any longer. Hat er gesagt, er wird nicht mehr physisch hier sein. But I will still be here. Aber er wird immer noch hier sein. Amen. Amen. Although I am not here physically. Auch wenn ich physisch nicht hier bin. But I'm still here. Werde ich immer noch hier sein. Amen. I need, you know, I need to still be here for you. Ich muss immer noch hier sein für euch. Amen. Amen. My spirit will be here with you. Mein Geist wird mit euch hier sein. My spirit will reveal my spirit, which is the spirit of truth. Mein Geist, der Geist der Wahrheit. Will reveal all the truth to you. Wird euch alle Wahrheit. Will guide you. Wird euch führen. Will tell you what to hate and what to love. Was ihr hassen müsst und was ihr lieben sollt. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus said, without the Holy Spirit, we cannot do the job. Jesus sagt, ohne den Heiligen Geist können wir das Werk nicht vollbringen. Without the Holy Spirit, we'd be confused today. Ohne den Heiligen Geist sind wir verwirrt. But we thank Jesus. We Aber thank God Jesus, for the Holy Spirit. Wir danken Gott für den Heiligen Geist. That said, er sagt, in verse 13 of John 16, he said, habit, when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into our throat. Amen. Amen. It will help us to know our truth. Er wird uns helfen, alle Wahrheit zu erkennen. And that's why today we are not to be confused. Deswegen sollten wir heute nicht verwirrt sein. You have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist. If you are born again, the Holy Spirit lives in you. Wenn wir wiedergeboren sind, lebt der Heilige Geist in uns. If you are baptized in the Holy Ghost. Wenn wir getauft sind im Heiligen Geist. You are living in the Holy Ghost. Lebst du im Heiligen Geist. Amen. Amen. You see, it cover you both in and out. Amen. Innen und außen. So you don't have any excuse for being confused. Deswegen hast du keine Ausrede, um verwirrt zu sein. You see, God, all you need is go to him. Das, was du brauchst, ist zu ihm zu kommen. Allow him to reveal Christ to you. Zulassen, dass er dir Christus offenbart. Because Christ is the solution. Denn Christus ist die Lösung. He is the real solution to our problems. Er ist die wahre Lösung zu allen Problemen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For some time now we have been in just two parts of it, which is number one, the Holy Spirit births believers. Wir haben jetzt über zwei Themen gesprochen letzte Zeit. Einmal, dass der Heilige Geist dich geboren hat. And number two, he lives in you. Dass er in uns lebt. He dwells in you. Amen. Amen. Today we will be going to number three. Heute geht's um den dritten Punkt. The Spirit sees the believers. Der Geist sieht den Gläubigen. He seals. Er versiegelt den Amen. Gläubigen. Amen. To seal something. Er versiegelt uns. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 1. Let us go to Ephesians 1. Ephesians 1. Amen. Ephesians 1. Verse 13. Verse 13 and 14. Epheser 1, 13 und 14. He said, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said you were sealed. You waren besiegelt. Once you are born again, wenn wir wiedergeboren sind, the Spirit seal you. Versiegelt uns der Heilige Geist. It seal your spirit. Es versiegelt unseren Geist. Amen. Amen. It protects your spirit. Er beschützt unseren Geist. Praise the Lord. Halleluja. Let me read it again. Ephesians 1, verse 13. Epheser 1, 13. He said, in whom you all trusted, after that you heard the words of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that, you believe you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Amen. The Spirit seals believers. Der Geist versiegelt uns Gläubige. Amen. Amen. He seals our spirit. Er versiegelt unseren Geist. He said, "We have been sealed by the adoption." By the abduction, which is the Holy Spirit. Und versiegelt durch den Heiligen Geist. Durch He is the seal of God. That is the Holy Spirit. Das ist das Siegel Gottes. The Holy Spirit is the seal of God. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes. Amen. Amen. He is like a stamp. Amen. Ein Stempel. You know a stamp. You know if you go doing things without stamp, you have a stamp that you put on. It's like a wedding ring. Amen. Es ist wie ein Ring. Amen. Amen. The word seal mean two things. Versiegeln hat zwei Bedeutungen. Amen. Amen. To lock up. Etwas verschließen. It means to lock. Amen. To lock up, to preserve. Und etwas to preserve you. Preservieren. He preserve you. Amen. Amen. He keep you. He keep your spirit clean. Es sorgt dafür, dass dein Geist heilig bleibt. Amen. Amen. He keep your spirit clean. He sealed your spirit. Versiegelt dein Geist. For believers, sin does not come from our spirit. Für uns Gläubige, Sünde kommt nicht aus unserem Geist. Amen. Our sin does not come from our spirit. Unsere Sünde kommt nicht von unserem Geist. See, all this mistake we make is not coming from our spirit. Kommt nicht aus unserem Geist. Why? Because our spirit is a changed spirit. Weil unser Geist ein veränderter Geist. We no longer have the old spirit. Wir haben nicht mehr den alten Geist. We now have the new spirit. Wir haben den neuen Geist. Which is the spirit of Christ. Das ist der Geist von Christus. That now live in us. Der in uns lebt. Amen. Amen. And once he now live in you, the Holy Spirit comes and seals. Kommt der Heilige Geist und versiegelt das. Praise the Lord. Halleluja. But the sin that we see, that we still sin. Aber die Sünde, die wir immer noch tun, we come from our mind. Sie kommt aus unserem Gedanken. Amen. Amen. And not from our spirit. Nicht von unserem Geist. It comes from our mind, our renewed mind. Von unserem unerneuerten Gedanken. The mind that is not yet covered with Christ. Die Gedanken, die nicht umgeben sind von Christus. The mind that does not that does not have the mind of Christ. Die Gedanken, die nicht von Christus sind. That do not have the things of Christ. Die das von Christus nicht haben. That do not know the ways of Christ. Die Wege von Christus nicht the kennen. The mind that, you know, that that old mind. That die old mind. Gedanken. That old program is still there. Programm ist noch da. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For unbelievers, their sin comes from their spirit. Für Ungläubige, Sünde kommt aus ihrem somebody Geist. Somebody got it. Amen. Unbelievers, their sin comes from their spirit. Ihre Sünde kommt aus ihrem Geist. John 8 said that their father is the devil. Johannes 8 sagt, dass ihr Vater der Teufel ist. Amen. Because of their spirit. In ihrem Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also for believers. Und für Gläubige. Our sin does not affect our spirit. Unsere Sünde greift nicht unseren Geist an. Is somebody getting it? Amen. Amen. Our sin does not affect our spirit. Unsere Sünde greift nicht unseren Geist an. Because the Holy Spirit is coated. You know, our spirit is coated. Weil unser Geist versiegelt ist durch den Heiligen Geist. Amen. He cover our spirit. Er umgibt unseren He Geist. He protect our spirit. Is somebody getting it? Amen. Amen. Our, you know, our sin does not affect our spirit. Unsere Sünde greift unseren Geist nicht an. It's not coming from our spirit and it does not affect our spirit. Sie kommt nicht von unserem Geist und sie greift unseren Geist nicht an. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What the natural man calls sin does not affect your spirit. Das, was der natürliche Mensch Sünde nennt, greift unseren Geist nicht Amen. An. Amen. Because our spirit is sealed. Unser Geist ist versiegelt. Though our sin does not affect our spirit, it can affect our soul, it can affect our body. Aber auch wenn unsere Sünde nicht unseren Geist beeinflusst oder angreift, kann es unsere Gedanken angreifen und auch unseren Körper. It can affect our mind. Kann unsere Gedanken It can affect also our body. Unseren Körper. Amen. Amen. It does affect our spirit. Aber nicht unseren Geist. Amen. Amen. In your mind, you know, you start condemning yourself. In deinen Gedanken musst du anfangen, dich zu verurteilen. Amen. If you do what you believe is really wrong, wenn du etwas tust, was du für dich wirklich falsch siehst. Your mind will start condemning you. Wenn deine Gedanken anfangen, dich zu verurteilen. That sin will be affecting your mind. Die Sünde wird deine Gedanken anfangen anzugreifen. Though it cannot affect your spirit. Auch wenn es deine Seele nicht angreifen Amen. Kann. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You will start condemning yourself. Du wirst anfangen, dich zu verurteilen. And your body, you can be infected with diseases. Und dein Körper kann auf einmal krank werden. Amen. You know, if you sleep with somebody with HIV positive. Wenn du mit jemandem rumschläfst, der HIV hat. Amen. It's going to affect your body. Wird es deinen Körper angreifen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It will affect your mind, your soul. Gedanken, deine Seele angreifen. Amen. And it will affect your body. Dein Körper angreifen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And sin affecting your body can even lead you to commit more sin. Und wenn die Sünde anfängt, deinen Körper anzugreifen, wird es dazu führen, dass du sogar noch mehr in die Sünde reingehst. No, if you remember the Old Testament, that is David and Bathsheba. Wenn du dich an das Alte Testament erinnerst, an David und Bathsheba. You know, God loved David. Gott liebt David. And David committed sin. Und David hat Sünde begangen. By sleeping with Bathsheba. Als er mit Bathsheba geschlafen hat. Amen. And you know that sin affected David. Diese Sünde hat David angegriffen. In his mind. In seinen Gedanken. And also in his body. Auch in seinem Körper. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Though he affected him, but he was still called. You know, God still loved him. Aber Gott hat ihn dennoch geliebt. God was still there for him. Gott war dennoch da für ihn. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And there's one sin that can affect your spirit. Es gibt eine Sünde, die unseren Geist angreift. See what the natural man does not even call sin. Das, was der natürliche Mensch aber nicht Sünde nennen würde. And which is renouncing God. Das heißt, Gott verweigern. Amen. Amen. Renouncing God is a sin that can affect your spirit. Die deinen Geist angreifen kann. Amen. Amen. To renounce God, you Gott have to be matured. Musst du reif sein. In the truth. In der Wahrheit. Amen. Amen. To be able to renounce God. Die Lage zu sein, Gott zu verweigern. You are to, you will first of all know the truth. Musst du die Wahrheit erkennen. You know, it's like a baby. You know, if a baby, if a child, say you are no longer the natural parents, they are no longer his parents. You know, the government will not even take it from. Him or her. Wenn ein Kind, was immer noch unter 14 ist, sagt, ich will meine Eltern nicht mehr haben, ich will andere Eltern haben, wird der Staat das nicht ernst nehmen. Oder wenn du wegläufst von zu Hause, dann wird man dich nicht lassen, man wird dich zurück zu deinen Eltern bringen. Because you are not mature. Weil du nicht reif genug bist, um zu entscheiden. If you are now mature, aber wenn du dann I'm 12 from 18 years, amen. You have the right to say you are no longer my parents. Hast du das Recht zu sagen, ihr seid schon meine Eltern. And so also there is maturity in Christ's world. Genauso gibt es auch Reife im Königreich to know Gottes, the truth. Die Wahrheit zu erkennen. What Christ called truth. Das, was Christus and not what religion called truth. Und nicht, was Religion and not nennt. What the world, this world called truth. Das, was diese Welt amen. Amen. A lot renounce God under what this world called truth. Viele verweigern Gott wegen dem, was diese Welt Wahrheit nennt. They already understand what this world called truth. Sie wissen schon, was diese Welt Wahrheit nennt. They are believing it. Und sie haben sie gelebt. And now they renounce God. Und dann verweigern sie Gott. Amen. You know. You don't renounce God till you know the real truth. Du verweigerst Gott erst, wenn du die wirkliche Wahrheit kennst. That is why if you renounce God. Wenn du Gott wieder sagst. If you renounce God when you know the real truth, what Christ called the truth. Kennst. There is no repentance any longer. It means you will not even be hungry of him any longer. Du wirst auch Christus danach nicht mehr wieder suchen. A lot go back, go into the world. Viele Leute gehen zurück in die Welt. And later they come back. Die kommen später immer wieder. Why? Because the truth that they thought they know was they were not even the truth. Weil die Wahrheit, die sie meinten zu kennen, war nicht die Wahrheit. They were not mature in what Christ called the truth. Sie waren nicht reif in dem, was Christus war. Is somebody getting it? Amen. Amen. If you are matured in what Christ called the truth. Wenn du reif bist in dem, was Christus Wahrheit nennt. Go to Hebrews 6. Amen. Hebräer 6. You cannot crucify Jesus the second time. Kannst du Jesus nicht zum zweiten Mal kreuzigen? Is somebody getting it? Mm-hmm. Hebrews 6. Praise the Lord. Amen. From 4 to 6. Hebräer 6 von 4 bis 6. He said, for it is possible. Abato, can you help us to read this form? Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erläutert worden sind und die himmlische Gabe gespielt haben und Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Dass sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. It's, I don't know if you get it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And have tasted of the heavenly gift and not earthly gift. Die von der himmlischen Gabe geschmeckt haben, nicht von der irdischen. And no religion as a gift. Nicht von der religiösen Gabe. Not the gospel of religion. Nicht von der religiösen Amen. Gabe. Not all the loudest gospel lies or that tabers or lies. Nicht die Evangelien, die auf Lügen basieren. What Christ called the truth. Und das, was Christus die Wahrheit nennt. Is different from what religion called the truth. Anders als das, was Religion die Wahrheit nennt. If you are matured in that very place. Wenn du darin reif bist. And how many are matured? Und wie viele Leute sind darin reif? Almost so few. Wenige Menschen. Almost nothing. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 again. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good works of God and the powers of the world to come. You know, the truth, die Wahrheit, the power of the world to come. Und die Kraft der Welt, der zukünftigen Welt. What Christ called the truth, das, was Christus is die Wahrheit, the power of the world to come. Ist die Kraft der zukünftigen Weltzeit. Praise the Lord. Hallelujah. If they shall fall away, verse 6, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Only one sin that can affect your spirit. If you are born again. Amen. Amen. And it's the sin of renouncing God. Das ist, wenn wir Christus verweigern. And this sin of renouncing God. Die Sünde des Verweigerns. It means you must be matured in the truth. Da musst du erstmal reif sein in der Wahrheit. What Christ called the truth. Das, was Christus Wahrheit nennt. And not what religion called the truth. Und nicht, was Religion Wahrheit nennt. The question is, how many people even know the truth? Ich frage, wie viele Leute kennen die Wahrheit? How many people even know what Christ called the truth? Wie viele Leute wissen, was Christus die Wahrheit nennt? I'm matured in what Christ called the truth. Wir sind reif in dem, was Christus Wahrheit nennt. Because if you want to see it, there is almost nobody. Fast niemand. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, to renounce God, you have to be matured in the truth. Um Gott zu verweigern, müssen wir reif sein in der Wahrheit. And also again, what Christ called the truth. In dem, was Christus Wahrheit nennt. Before you can lose your salvation. Bevor wir unsere Errettung verlieren können. Praise the Lord. Halleluja. Just, you know, once you are born again, wiedergeboren bist, the Spirit seals you. Hat der Heilige Geist dich versiegelt. He believers seal your spirit. Er versiegelt unseren Geist. He protects your spirit. Er beschützt unseren Geist. Amen. Amen. You see, the natural sin cannot go in. Die natürliche Sünde kann er nicht eingehen. What man causes sin cannot go in. Was der Mensch Sünde nennt, only kann one sin can affect it. Nur eine Sünde kann das renouncing God. Das heißt, Gott zu verweigern. And for you to commit that sin, damit du die Sünde you have to be matured. In the truth. Musst du reif sein in der Wahrheit. What Christ called the truth. Das, was Christus and die not Wahrheit nennt. What religion or this world, the natural world called the truth. Und nicht, was Religion und diese Welt die Wahrheit nennt. Praise the Lord. Halleluja. Because if you renounce God, wenn wir Gott verweigern, it is impossible for you to come back. Es ist unmöglich für dich zurückzukommen. Amen. Amen. You know, so many renounce God, they come back. They because they did not even, they did not know the truth. And they were not even matured in the truth. Sie waren nicht reif in der Wahrheit. Is somebody getting it? Praise the Lord. And there's a difference between the natural blood uniting us and the supernatural blood of Christ uniting us. Es gibt einen Unterschied zwischen dem natürlichen Blut und dem übernatürlichen Blut, was uns verbindet. Amen. Amen. You know, sometimes we use that of the natural parents to compare that is Christ as our parents. That is the blood, the natural blood, and the supernatural blood, which is Christ's blood. Sometimes we want to compare the two. Manchmal vergleichen wir das natürliche Blut, das biologische Blut und das Blut von Christus miteinander. You know that okay, if you are born, if you are you cannot say if you are a child, if to your natural parents, you cannot say you are no longer their child. Beispielsweise du kannst nicht. Or they are no longer your parents. Eltern sagen es nicht mehr deine Kinder sind. Why? Because of that blood. In diesem Blut, was immer da sein wird. So in Christ's word, you can say the Lord is no longer your parent. Kannst du aber sagen, dass der Herr nicht mehr dein Vater ist? Amen. Why? Because the natural blood. Das natürliche Blut. Amen. It is and the supernatural blood. Das übernatürliche Blut. They are not the same. The both are different. Beide sind nicht gleich. The supernatural blood is by choice. Amen. Is somebody getting it? Das übernatürliche Blut ist eine Entscheidung. It is by choice. Ist eine Entscheidung. That is the natural blood. There is nothing like choice. Aber das natürliche Blut, das you are just born like that. Sich nicht aussuchen. Amen. Yeah, you cannot change it. In die Familie. But the other, you know, that of Christ, you have the right to say yes das or no. Christus, da kann is somebody getting ja oder nein sagen? It is by choice. Es ist eine Entscheidung. I don't know if you are getting it. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know that you are your parents' child. You did not choose to be their child. Du hast dich nicht dafür entschieden, dass du das Kind deiner Eltern bist. But to be a child of God is a choice. Aber ein Kind Gottes zu werden, das ist eine Entscheidung. Amen. Amen. That blood is a choice. Dieses Blut ist eine Entscheidung. You choose to accept that blood. Du hast dich entschieden, dieses Blut anzunehmen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, well, if you are, you know, the natural on earth, it is again not by choice. Genau, das Natürliche der Welt ist nicht durch eine Entscheidung. And also, after death, und nach dem Tod, it is over. Es ist vorbei. Amen. Amen. It's in, no, after death, but that of choice remain your father even after death. Aber das Blut von Jesus Christus bleibt das Blut auch nach deinem Tod. Can you see the difference? Amen. Amen. The one that is not by choice, that you know the blood, the natural blood connecting you to your parents. You see? It is only here on earth. Das natürliche Blut verbindet euch nur hier auf Erden. And after that, nach dem Tod, you don't have anything together any longer. Es ist vorbei, ist diese Verbindung weg. But that of choice remain forever. Bleibt für immer. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. That of choice continue. Amen. Das ist der Entscheidung, das bleibt und geht weiter. Again, the Holy Spirit seal. Believers. Der Heilige Geist versiegelt Kinder Gottes. The stamp, you know, like a stamp. Ist ein Stempel. It is like the wedding ring. Wie ein Ehering. Of the promise. Amen. Ein Versprechen. Praise the Lord. Hallelujah. It is also a sign that you are going to get married. Es ist auch ein Zeichen, dass du heiraten wirst. He sees you. He sees you. He sees you. Covers you. Umgibt dich. The Spirit adopts believers. Der Geist adoptiert Gläubige. Is the Spirit, is the Holy Spirit that adopts believers? Ist der Heilige Galatians 4. Geist, Kinder Gottes, will help us to read again. Adoptiert. Galater 4. Galatians 4. Amen. Amen. The Spirit adopts believers. Der Geist adoptiert Gläubige. Number 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians. Galatians 4:4-6. Galater 4:4-6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Lohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euren Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Praise the Lord. Hallelujah. But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might be receive the adoption of sons. Amen? Amen. And because you are sons, God had sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. It's the spirit that bear witness that you are a child of God. Es ist der Geist, der dich daran erinnert, der bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist. Without the spirit, you can never believe you are a child of God. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht glauben, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Du musst daran zweifeln. Everything around you will tell you you are not a child of God. Alles um dich herum sagen, dass du kein Kind Gottes bist. But the spirit, the Holy Spirit will be reminding you, telling you that you are a child of God. Du ein Kind Gottes bist. Somebody get in it. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In verse 7, say, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. We have been adopted by the Holy Spirit. Wir wurden adoptiert durch den Heiligen Geist. To be the sons of God. Söhne Gottes zu sein. He is our adoption agency. Er ist unsere Adoptionsfirma sozusagen. Meaning, without him, you cannot be a son of God. Das heißt, ohne ihn kannst du kein Sohn Gottes sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He is the one that made the connection. Er ist derjenige, der die Verbindung hat. He is the one that worked this out. Er verbindet und verbindet. That help us to know, understand who we are today. Zu verstehen, zu erkennen, Amen. Wer wir sind. Until, you know, if you without him, you can never believe Geist, who the Lord wants you to believe that you are. Wer du bist. Amen. Amen. In Romans 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. In Römer 18. Let's go there, please. Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 16. He said, the Spirit itself bear a witness with our spirit. Amen. Amen. Amen. That we are the children of God. Without the Holy Spirit, you can never believe you are a child of God. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht glauben, dass du ein Kind Gottes bist. Du wirst daran zweifeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, without the Holy Spirit, you can never be convinced that you are a son of God. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht convinced. For you to know, to really know, and believe, and never doubt. Nicht daran zweifeln. You know, and never doubt. You know, Jesus never doubt his identity. Jesus hat an seiner Identität nicht gezweifelt. Amen. He did not need to prove anything. Er musste nichts beweisen. Amen. Amen. Oh, Daddy, thank you. He did not need to prove anything. Er musste nichts beweisen. Look at Luke. Amen. Let's go to Luke 4. Amen. He did not look. He did not need to prove anything. Er musste nichts beweisen. Amen. Amen. Look for. Lukas 4. Let us look at that temptation. Without the help of the Holy Spirit, you doubt your identity. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes wirst du an deiner Identität zweifeln. You will doubt him. Du wirst an ihn zweifeln. You know, the work of Satan has his own ministry. Der Teufel hat seine eigene Gemeinde. His ministry, one of them that you know that he always wants God's children to doubt who they are. Will das Kinder Gottes To doubt your identity. Was sie sind, an ihrer Identität. To doubt if you are really a son of God. Ein Sohn Gottes bist. To doubt, you know, if God really loves you. Dich wirklich liebt. Amen. Amen. To doubt if he is really your father. Dass er wirklich dein Vater ist. Amen. Amen. Verse 3. And the devil said unto him, if thou be the son of God, command this stone that it may be made bread. If you are a son of God, wenn du ein Sohn Gottes bist, can you see he wants to plant doubt in, in his heart? In seinem Herzen. Amen. Einsetzen. That he will not doubt who he is. Dass er an das zweifelt, was er ist. Amen. Amen. And we thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. You see, he did not need to prove anything. Er musste nichts beweisen. To turn stone to bread. Er musste die Steine nicht in Brot to prove that he is a son of God. Dass er der Sohn if Gottes you believe it or not, I am a son of God. Amen. Is somebody getting it? Praise the Lord. And Jesus answered and said him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Jesus can turn stone into bread. Jesus kann Steine in Brot verwandeln. But he doesn't need to obey the voice of Satan. Aber er muss der Stimme des Teufels nicht gehorchen. You don't need to prove anything to the world. Du musst der Welt nichts beweisen. You don't need to prove anything to Satan. Du musst dem Teufel nicht he's beweisen. A liar. He's a liar. The father of all lies. Der Vater aller Lügen. Then what are you going to prove to a liar? Was willst du einem Lügner beweisen? Somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is not that Jesus cannot do it. But he don't. You are nobody before him. Du bist niemand. Satan is nobody before him. Der Teufel ist ein niemand vor ihm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Go to Ephesians 4. Epheser 4. So also, you know, let me use this of identity. That doubt that Satan wanted to plant into Jesus' heart. You know, he uses it to us in our life today. Auch heute versucht er uns mit unserer Identität. You know, if you fail your exam, we will bring it to you. Wollt ihr dir das unter die if Nase you reiben, are a child of God, nicht fragen, bist du ein Kind why Gottes? Did you not pass your exam? Wenn du eins wärst, he can du do everything. Hättest du doch he can, bestanden. You're supposed to be the head and not the tail. Müsstest du doch da oben sein. Praise the Lord. Halleluja. If you are really a child of God, why are things not working for you? Wirklich ein Kind Gottes bist, wieso funktionieren die Dinge nicht für dir? It's working for them, but it's not working for you. Es funktioniert für sie, aber für dich nicht. Amen. And that doubt we want to plant in there. Diese Zweifel. You don't need to see any sign before you know that you are a child of God. Du musst keine Zeichen sehen, bevor du weißt, dass du ein Kind bist. Why the Holy Spirit be a witness in your heart? Weil der Heilige Geist in deinem Herzen. Amen. Dich daran erinnert. That help you to know that you are a son of God. Dass du ein Sohn Gottes bist. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 4. Epheser 4. Verse 23. Epheser 4, 23. He said, I'll be renewed in the spirit of your mind. Amen. Amen. Jesus talked about the spirit of your mind. Jesus spricht über den Geist eurer Gesinnung. The Holy Spirit helps your mind to believe you are the Son of God. Der Heilige Geist hilft eurem Geist zu glauben, dass ihr Söhne Gottes seid. Amen. He helps the spirit of in your mind. Amen. To not believe, so that you not believe, that you no longer doubt. No matter the circumstances around you. Nicht mehr zu zweifeln, egal was um dich herum passiert. No matter what you are going through, what steady stone Satan is throwing at you. Egal welcher Stein auf dich geschmissen wird. That you still believe. You are able to still believe. Du bist in der Lage zu why? Because the Holy Ghost is there to help you. Weil der Heilige Geist da ist, um dir zu that helfen. You are able to still believe. Dass du in der Lage bist, in spite of whatever is going on in your life. Egal was in deinem Leben vorgeht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With the natural mind, you cannot believe you are the son of God. Mit dem natürlichen Verstand können wir nicht glauben, dass wir Söhne Gottes sind. Everything will tell you you are a loser. Alles wird dir sagen, du bist ein Verlierer. Somebody getting it? Everything will tell you that nothing works for you. Dass nichts für dich funktioniert. You see that? You see, we compare you to others. Das wird dich mit anderen vergleichen. You see others? You know, look at them. Look at you. How old are you? Wie alt bist du? We want to how old are you? Ich frage, wie alt bist du? How old are they? Wie alt sind die? Can you see the difference? Count what they have. Schau dir, and you count what you have. Schau dir, was du hast. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. With the natural mind, you cannot believe you are the son of God. Mit dem natürlichen Verstand kannst du nicht glauben, dass du der Sohn. You need the Holy Ghost to help you to believe. Der Heilige Geist, der dir hilft, dass du glaubst. That you are a son of God. Dass du ein Sohn Gottes bist. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You don't need any proof naturally. Du brauchst keinen Beweis. Jesus did not need to prove anything naturally. Jesus musste nichts beweisen. If Satan believe it or not, it doesn't matter. Der Teufel glaubt oder nicht. Amen. Amen. Nothing can change who he is. Nichts kann das verändern. So also nothing should be able to change who you are. Nichts sollte verändern, wer du bist. Listen to the Holy Spirit that always bear witness in your heart that you are a son of God. Der immer wieder dir beweist, dass du ein Sohn Gottes bist. The natural mind works with five senses. Ja, der natürliche Verstand funktioniert mit den fünf Sinnen. Then you need the mind of Christ. Du brauchst den Verstand von Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, 1 Corinthians 2. Let's go there. 1 Corinthians 2. You need the mind of Christ. Verstand von Christus. The natural mind work with five senses. Ja, natürlich Verstand arbeitet mit den fünf Sinnen. Praise the Lord. 1 Corinthians 2. Verse 14. To the end. Amen. To the end. That's 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. From verse 14. 14. He said, but the natural man receives not the things of the Spirit of God. He cannot understand or receive anything of the Spirit of God. Natürlich, he cannot hear the voice of the Holy Ghost. Er kann die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. He cannot understand it. Er kann sie nicht verstehen. Amen. Amen. The natural man works with five senses. Arbeitet mit fünf Sinnen. Amen. Amen. Christ's mind worked with the Holy Ghost. Der Verstand von Christus arbeitet mit dem Heiligen Geist. Christ's mind worked with the Holy Ghost. Der Verstand von Christus arbeitet mit dem Heiligen Geist. You believe the impossibility. Wir glauben an das Unmögliche. Amen. The natural mind believe what the five senses can explain. Der natürliche Verstand glaubt nur an das, was erklärt werden kann. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Oh, Daddy, thank you. Oh, everything of us, they are spiritually discerned. Muss geistlich gesinnt werden. Amen. Geistlich beurteilt werden. And that is why when people see you, when they are looking at you, sehen, they are confused. Sie sind verwirrt. Amen. Yeah. Because your life is Leben, a special life. Your life is what the natural man cannot Leben, even understand. Leben, was der natürliche Mensch nicht versteht. Amen. Amen. When they see what you love, wenn sie sehen, was when wir they see what you value, was wir and when they see your motive, they say, "What is it? This is stupid. This is stupid. This is foolishness." Das ist doch Dummheit. Das Amen. Ist Amen. Praise the Lord. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. They walk with five senses. Sie arbeiten mit den fünf Sinnen. The natural mind works with five senses. Mensch arbeitet mit Have Christ's mind. Hab die Gesinnung von Christus. Amen. Amen. And that's why the Bible says judge all things. Sie sagt, wie wir sollen alles Amen. Wissen. If you have Christ's mind, you will judge all things. Wenn du den Verstand von Christus hast, wirst du über alles Is somebody getting it? Mm. Whatever come or go, you judge it. Who is picking? You know the mind of Christ, the same mind that Christ has. The mind of Christ. You know that mind of Christ. You know when he told Peter, get behind me, Satan. Because you know beautiful things cannot confuse you. Because they are beautiful, you will not accept them. Because you know where it's coming from. Nur weil es schön ist, wird es dich nicht verführen können, weil du weißt, woher es kommt. You know the power behind it. Du kennst die Kraft dahinter. You know the root. Du kennst die Wurzel. You know they cannot see the root. Sie können es nicht sehen. The natural man cannot see the root. Die Mensch kann But you are designed to see things from the root. Aber du siehst Dinge von somebody getting it. Amen. And that's why you judge all things. Deswegen richten wir über you alles. Prove all things. Wir prüfen alles. Amen. Is this confusion? We are not judging people. We prove the spirit. Wir prüfen nicht oder Amen. Richten nicht über Menschen, sondern wir prüfen über das, was sie sagen. The spirit behind it, what they are saying. Hinter dem, was sie what sagen. What they are doing. Hinter dem, was sie tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 15. But he that is spiritual judgeth all things. Do you see it? Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles. If you have the mind of Christ, you will judge all things. Wenn du die Gesinnung von Christus hast, wirst du über alles richten. You know, people will want to fight you. Leute wollen dich They want to go against you because you know, just tell them, it's not about you, it's about the spirit. Und sag ihnen, es geht nicht um dich, es geht um den Geist. Because I know there are two spirits. Denn ich weiß, dass es zwei Geister gibt. That is Christ. And Satan's world. There's Christ's world, there's Satan's world. Die Welt des Teufels. And a lot of things come from Satan's world. Viele Dinge kommen von and I have to judge it. Und ich muss das and reject it. Und es verweigern. And condemn it. Und es verurteilen. If it is not coming from Christ. Wenn es nicht von Christus kommt. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. But he that is spiritual, that is spiritual, judgeth all things. You know, if they lie, they tell you that you judge everything. Und wenn ihr natürlich sagen, dass du über alles immer, wieso hast du immer zu allem eine Meinung oder alles Amen. Musst du richten und prüfen? Amen. It's in the Bible that we are to judge all things. Steht in der Bibel, dass wir über alles richten If you sollen. Have the mind of Christ, wenn wir die Gesinnung von Christus haben, werden wir über alles richten. Amen. Amen. Yet he himself is judge of no man. No one can judge you. Aber niemand kann dich richten. Why? Because no one can judge Jesus. Weil niemand Jesus richten kann. You have the mind of Christ. Du hast die Gesinnung von Christus. You are judging from the standard of Christ. Wir richten vom Standard von Christus. Amen. Amen. Your motive is Christ. Tief ist Christus. Your value is Christ. Wert ist and no one can judge that. Und das kann niemand richten. Verse 16. 16. For who had not the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to have the mind of Christ. Lerne den Sinn des Christus zu haben. Amen. Amen. You need the mind of Christ. Du brauchst den Sinn von Christus. Amen. Amen. Which is faith. Das ist Glauben. To believe you are a son of God. Glauben, dass wir Söhne Gottes sind. The Spirit help us to renew our mind. Der Geist hilft uns, unsere Gedanken zu erneuern. Amen. Amen. The Spirit help us to renew uns, our mind. Unsere Gedanken zu erneuern. The Holy Spirit help us to renew our mind. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Gedanken zu erneuern. Is somebody getting it? Amen. Amen. And to bear fruit. Und Frucht zu bringen. Amen. Amen. He helps us to renew our mind and also to bear fruit. Und Frucht zu bringen. You know, Jesus talked about fruit in John 15. Jesus Let us go back there again. Let's go there again. Amen. John 15. Praise the Lord. Hallelujah. John 15. I am the true vine, and my father is the husbandman. Johannes 15, Vers 1. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Amen. Amen. Jesus is saying here that he is the tree. Jesus sagt hier, ist der Baum. You are the branches. Ihr seid die Äste. Amen. Amen. He said, but the father is the gardener. Aber der Vater ist der Gärtner. You know the gardener, you know his work. Du kennst die Arbeit von einem he Gärtner. Goes to the garden. Er geht in den Garten. And see what is there. Und schaut sich an, was man pick what is supposed not there, that what's supposed not to be there, take them away. Das, was nicht da sein sollte, nimmt er weg. And what, you know, what are the fields? Das, was fehlt, is somebody fügt getting zu. Amen. Amen. What need to be there, he put them there. Amen. Amen. You are clean through the words which I have spoken unto you. We are clean through the gospel of Christ. Wir sind rein durch das Evangelium. And not through problem. Nicht durch Probleme. Problem does not. God does not use problem to bring us to Himself. Gott benutzt nicht Probleme, um uns zu sich selbst zu bringen. Amen. Amen. He said we are clear through his word. Das ist sein Wort, was uns the word which I, he speaks unto das Wort, us. Was er zu uns sagt. Abide in me, verse 4. Vier. And I in you. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Oh, daddy. Just take a vine, you know, a branch out of a tree. That branch will die. It's a matter of time. Du willst einen Ast von einem Baum nehmen, wird dieser Ast irgendwann sterben. Es ist eine Frage der Zeit. Amen. Mm-hmm. He said, without me, without the many in me, you can't do nothing. You cannot continue. To continue, you need the Holy Ghost. Um weiterzumachen, braucht ihr den Heiligen Geist. Amen. You need the Holy Ghost. Ihr braucht den Heiligen Geist. To be able to continue. Um in der Lage zu sein, weiterzumachen. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Oh, daddy, thank you. You know, this should be a victory for God. A big victory for God's children. Und das sollte ein großer Sieg für uns Kinder Gottes sein. You know, today everybody want to make it. Heute jeder will irgendwie groß rauskommen. They want to be, what do you call it? To be famous, to want to prosper. They want, you know, different things. Jeder will den Durchbruch für da oben an der Spitze sein. And they work hard. Und sie arbeiten hart dafür. The Lord goes to the school. Viele Leute gehen sogar they study and study and study. Und studieren und studieren. And you know, they do different things. Sie tun verschiedene Sachen. Amen. Amen. Imagine how they work hard. Stell dir vor, wie hart you know, those that play football, how they work hard to so become whatever they want to become. Viel Zeit und Kraft sie da reinstecken, you know, damit das werden, was sie but werden. Here Jesus is telling us how to live his own world. Wie wir sein eigenes in seiner Welt leben. By abiding in him. Indem wir in ihm that's bleiben. All. It's a victory. Just believe him and ich see weiß, him. Allow him to be your motive. Allow him to be your value. That's all. Sieg ist, sonst dein Wert ist. Praise the Lord. Hallelujah. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth much forth fruit. For without me, you can do nothing. Oh, Daddy, thank you. Thank you that without you I can danke, do nothing. Dass wir ohne dich nicht because tun. I don't want to do anything without ich will you. Gar nichts ohne dich tun. Amen. Amen. I love you. I love you so much that without him I can do nothing. Ohne ihn nicht tun. Because I don't even want to do anything without ich him. Was ohne ihn tun. Amen. Amen. If a man abide not in me, verse 6, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them. And cast them into the fire. And they are burned. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Without Christ, it's a matter of time. That's what he's saying here. Without the Holy Spirit, it's a matter ohne of time. Geist ist eine Frage amen. Der Zeit. Amen. Remember when Jesus was about to go. He said, "He will not leave us without Him still living in us." Er wird uns nicht verlassen, ohne in uns zu wohnen. He will not leave us without Him being still with us. Er wird uns nicht verlassen, ohne noch mit uns zu he left, but he was. He said that I will leave, but I will still be with you. Immer noch bei euch. Amen. Amen. Because my spirit will remain. Weil mein with Geist you. Wird bei euch. Amen. Amen. My spirit will come to you mein Geist wird and live with you bei and guide you into all truth. In alle Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you abide in me, verse 7, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Praise the Lord. Therein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. What he called fruit. Das, was er Frucht nennt. What Christ called fruit. Das Christus and not what religion called fruit. Nicht, was Religion and not what the natural world called fruit. Nicht, was die natürliche Welt. Amen. Amen. What he called fruit. Das, was er Frucht nennt. Remember the fruit of the Spirit. Erinnert euch an die Frucht des Geistes. Amen. Without the seed, there is no fruit. Ohne den Samen gibt es keine Frucht. Somebody getting it. Without the seed, Galatians 5. Let's go to Galatians 5. Galatians 5. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. Galatians 5. Galatians 5. Verse 22 and 23. 22 and 23. It said, "But the fruit of the Spirit is love." You see the fruit that Jesus talks about. Die Frucht, über die Jesus spricht. Amen. Amen. The fruit he talks about. Die Frucht, über die er spricht. The fruit is not about adopting children. Da geht es darum, Kinder zu adoptieren. Or giving money to the poor. Oder Geld den Armen. Is somebody getting it? Or giving money to the widow. Oder the natural, what is what called widow. Das, was diese Welt wird. Amen. Nennt. Everything in this world. Alles auf dieser Welt. Christ's world have his own. Christus hat sein eigenes. There are widows in Christ's world. Es gibt Witwen im Königreich. There are poor in Christ's world. Es gibt Arme im Königreich. There are orphans in Christ's world. Es gibt Waisen im Königreich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So if the Bible talks about orphan, poor, it's not talking about the natural world. Wie über die Waisen und die Witwen und die Waisenkinder spricht, geht es in dieser Welt. It's like Nigeria and here. In Nigeria and Deutschland. Hier in Deutschland. There are poor people in Nigeria. Es gibt arme Leute. There are also Nigeria. Poor people here. Und es gibt arme Leute. There are widows there. Es gibt Witwen. There are also widows here. Es gibt auch Witwen. There are orphans there. There are also orphans here. Weise Kinder can somebody get it? Und weise Kinder so hier. Also is these two worlds, the natural world, you know, Christ world and the natural world. Und so ist auch mit der Welt von Christus oder der natürlichen Welt. Amen. Amen. That's why we have to know the orphan is talking about. If you talk about the poor, we are to know the poor is talking about. Welche Arme er meint. If you talk about widow, we are to know the widows is talking about. Amen. I'm not your pick and choose by yourself, and you know you go to the wrong direction. Und nicht selbst einfach entscheiden, wer oder was gemeint ist. Amen. Sonst werden wir in die Irre geführt. But the fruit of the Spirit, you know. To have a fruit, you have to have a seed. Um eine Frucht zu haben, brauchst du einen Samen. Amen. Amen. Christ is the, he is the seed. Jesus is the seed. Christ Jesus. Is the fruit. Amen. Somebody getting it? Jesus is the seed. Jesus ist der Samen. That was sown. Der gesehen Amen. Wurde. Amen. And Christ is the fruit. Und Christus ist die Frucht. Amen. Amen. But the fruit of the Spirit is love, joy. Peace, long suffering, goodness. I will quickly talk about long suffering. Amen. Let us quickly go into long suffering and see something. The Lord wants us to go there. Amen. Langmut. Praise the Lord. Hallelujah. Long suffering. Langmut. Amen. Amen. God kind of long suffering. Gottes Langmut. There's long suffering here in the natural world. Es gibt Langmut hier in der natürlichen Welt. There's also long suffering in Christ's world. In der Welt von Christus. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. God kind of long suffering. Gottes Langmut. Which is also called looking unto Jesus. Was auch heißt, auf Jesus zu schauen. Is he looking unto Jesus? Auf Jesus zu the schauen. The author and the finisher of our Anfänger faith. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. We are looking unto him. Wir schauen auf ihn. Amen. Amen. The natural people have their long suffering. Die natürlichen Leute haben ihre Langmut. Amen. Amen. It's like a lady I met in, when I was in the hospital. Wie eine Frau, die ich getroffen habe am Krankenhaus. She says she was 36 years old. Sie hat gesagt, dass sie 36 and not ist yet married. Und noch nicht verheiratet and ist. Don't even have who to marry. Und noch niemanden Aussicht hat. And this lady was not even bothered. Und das hat sie nicht mal gestört. Amen. And you can see the long suffering. Da war Geduld. Is somebody getting it? You can see the long suffering. Sie hatte Geduld. And this person, this lady was not even a child of God. Obwohl sie kein Kind Gottes but his long suffering was based on the system of this world. Aber ihre Geduld is somebody getting it? Basiert auf dem System dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. She says she looks happy. Sie schaut and not sad about it. Glücklich aus und nicht traurig darüber. She might even be satisfied with herself with different things. Vielleicht of the natural world. Stellt sie sich auch zufrieden oder stillt auch ihre Bedürfnisse durch andere Sachen an dieser Welt. Amen. But you, Christ's long suffering. Aber die Langmut, die Geduld you satisfy yourself with Christ. Dazu stellst du dich mit Christus zufrieden. The long suffering of this world. Aber die Langmut they have Welt, what they satisfy themselves with. Sie haben Sachen, womit sie sich zufrieden stellen. They have different things that they satisfy. Some they sleep with different things. Einige sie schlafen mit verschiedenen Dingen. Amen. They use different things to make to feel their body. Sie benutzen verschiedene Sachen, um ihren Körper zu fühlen. It's, I don't know if I'm getting if somebody is. Are you getting it, please? Praise the Lord. But you satisfy yourself with Christ. Aber du stellst dich mit Christus zufrieden. You have a helper. Du hast einen Helfer. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. That help you. Der dir hilft. To keep on depending on Christ. Dich auf Christus zu verlassen. Allow the Holy Spirit to help you. Lass uns der Christus in your five senses. Der Heilige Geist dir hilft in deinen Sinnen. Amen. Amen. You know those people. Those five senses is going to speak. Deine fünf Sinne werden mit dir it's sprechen. It's a matter of time. It's going to speak. Sprechen, your feeling, especially. Deine Gefühle. You know, when I was in secondary school, als ich, women sleep with women because of feelings. Als ich noch in der weiterführenden Schule war, haben Frauen mit Frauen miteinander I geschlafen. Was in a body house. Ich war in einem Internat, habe ich gelebt. Women that can guys sleep with guys. Und Mädchen haben mit Mädchen geschlafen. You know, guys be satisfied with each other. Und haben sich gegenseitig befriedigt. Because of feeling. Wegen Gefühlen. The natural feeling. Wegen natürlichen Gefühlen. It's so deadly. Es ist tödlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And here in Europe. The man, maybe they sleep with one, but they have different things that they can use to satisfy themselves. Also, sie haben verschiedene Sachen. Money, they don't even care. Sie nutzen verschiedene Dinge, um sich zu befriedigen. Amen. Mm-hmm. That they use to satisfy their feelings. Um ihre Gefühle zu stillen. Fill yourself with the Holy Ghost. Fülle dich selbst mit dem Heiligen and Geist. And not with wine. Und nicht mit Wein. Amen. Amen. And not with wine. Nicht mit Wein. Amen. Amen. And not with what the world fills yourself with. Satisfy yourself with. Die Welt nutzt, um sich zu satisfy yourself with the Holy Ghost. Stelle dich zufrieden mit dem Heiligen Amen. Geist. Amen. If your body is speaking to you, dein Körper zu dir spricht, know that it's time wisst, dass eine Zeit ist, to take that body to the Holy Körper Ghost. Zum Heiligen Geist zu führen. To tell that body dein that Körper zu you sagen, subject to the Holy Ghost. Dass du dem Heiligen Geist untertan Amen. Wirst. Amen. You don't allow feeling to Lass take control. Gefühle is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Allow your five senses to be subject to Christ. Das ist deine fünf Sinne Christus untertan. That is subject to the Holy Spirit. Dem Heiligen Geist. To hear the voice of the Holy Spirit. Die Stimme des Heiligen Geistes. If your body is speaking. Wenn dein Körper spricht. Know that it's time that you know when there is no light, what do? You bring you on the light. Wenn es kein Licht gibt, was machst du? Du machst den Lichtschalter an. Amen. You know that this is, you know, you have to inject the Holy Spirit into it. Well, you know, if you give it one dose, it's not working. Give it the second dose. Wenn amen. Wenn es nicht reicht, musst du eben tiefer in den Heiligen Geist gehen. Praise the Lord. Hallelujah. Also, you got kind of long suffering. Auch in Gottes Langmut. There is no time limit. Da gibt es auch keine Begrenzung. Amen. Zeitbegrenzung. There is no time limit. You got kind of long suffering. In Gottes Geduld gibt es keine zeitliche Begrenzung. It is also like God kind of love. Genau wie Gottes Liebe. There is no limit. Das keine in 1 Corinthians 13, let's go there so that we compare. We use it to see the two. Amen. The long suffering and that of love. Amen. Amen. First Corinthians 13. 1. Korinther 13. The love chapter. Amen. Amen. Das Kapitel der Liebe. You know, God kind of love suffering. It is also like God kind of love. Gottes Geduld ist genauso wie Gottes Liebe. He suffered long. Liebe ist lang mit ihm. It doesn't give God time. Sie setzt Gott kein Ultimatum. You see, let's just read from one, quickly read from one. It said, though I speak with the tongues of men and of angels, I have not charity. I am become a sounding brass or a tingling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, I have not charity, I am nothing. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the world can have all this that he's talking about. Die Welt kann alles they have their natural knowledge. Sie haben ihre Weisheit. Amen. They have their natural understanding. Amen. They have all these things that, you know, they are, you know, to, a lot of things. Amen. But without Christ. Amen. And religion have their own. Religion hat auch ihr eigenes. Is somebody getting it? Religion have their own. Religion hat auch ihr eigenes. But without Christ. Aber auch ohne Christus. And also Christ have his own. Aber Christus hat sein eigenes. Amen. He have his own. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, I have not charity, it profited me nothing. Then charity suffereth long, like long suffering. Long suffering suffereth long. Amen? Amen. Praise the Lord. And is kind. Amen? Amen. Und sie ist gütig. Charity envy not. Long suffering envy not. Amen. Geduld. Long suffering is kind. Beneidet nicht. Geduld. Amen. Ist gutmütig. Long suffering, if you are depending on the Lord, you will not envy others. Dann wirst du nicht eifersüchtig auf andere sein. Amen. Amen. You know how to get out of that envy. Weißt du, wie du rauskommst aus diesem Neid? Du betest nicht für das, wofür Amen. Sie beten. Amen. It's not what they have that you are in need of. Du willst nicht das, was sie haben. Amen. Amen. So you don't, if they don't have what you are in need of, you don't need to be jealous of them. Wenn sie nicht das you haben, be jealous of them. Was du if you are not praying for if they, for example, if they are married, wenn sie zum Beispiel verheiratet sind, they are married, and you know, you are believing God for your husband. Und du vertraust Gott auch in deiner Ehe. And you know, they are married. Und sie sind verheiratet. But you know, you might even know the way they get they got their husband or their wife. Amen. Du weißt, wie sie diesen Partner bekommen haben. You know that way. Und du but that's not the way you want it. Aber es ist nicht der, die Art, so you cannot be jealous if they get it that way. Deswegen kannst du nicht eifersüchtig sein auf ihren Wege. And if you want only people you don't know the way. Und wenn du and they have their husband or their wife. deren Wege nicht kennst, wie sie das bekommen haben, that you don't want what they have. Hast du dennoch nicht das, was sie haben? It's not your husband you even want. Weil du nicht ihren Ehemann willst. Somebody getting it. You are not, you are depending on the Lord. Du verlässt dich auf den Herrn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He says he's kind. Long suffering is kind. Liebe und die Geduld ist gutmütig. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. What is not kind where I am is fasting. Amen. Amen. Their charity envieth not. So also is long suffering. It envieth not. Liebe beneidet nicht. Genauso ist wie wie die Geduld. Sie beneidet nicht. Envieth not. Beneidet nicht. Amen. And it voiteth not itself. It's not puffed up. Sie bläht sich nicht auf. Sie prallt nicht. You see, it's not puffed up. It never promotes self. Sie fördert nicht das Selbst. It never depend on self. Es verlässt sich nicht auf das Selbst. Amen. Amen. It depend on Christ. Es verlässt sich auf Christus. Long suffering depend on Christ. Langmut verlässt sich auf Christus. Amen. Amen. You see Christ in all areas. Du siehst Christus in allen Bereichen. Amen. Amen. Amen. Amen. And verse 5. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own. Is not easily provoked, thinketh no evil. Praise the Lord. Hallelujah. Long suffering have no limit. Langmut hat keine Grenzen. God kind of long suffering. Gott ist Langmut. Have no limit. Hat keine Grenzen. No time limit. Amen. Keine zeitliche Begrenzung. That of this world have time limit. Hat eine zeitliche Begrenzung. Amen. Amen. They have time limit. Sie haben eine zeitliche Begrenzung. You know, and that is why they kill, they revenge. Deswegen töten sie und they are tired. They are tired of it. Amen. Amen. No, you said, you know, in verse 4, you said it is kind. Talked about kind, kindness there. Hier geht's um gütig. Amen. Güte. God kind of kindness. Gottes Güte. It's different from the natural word kindness. Ist anders als die Güte dieser Welt. Are you seeing it? God kind of kindness. Gottes so if you are seeing all this, you know, just know that God have, Christ have his own. And the natural world have its own. What the natural world call kindness is not what Christ called kindness. Ihre Güte hat und das, Christus seine Güte hat. Und it's envied not. Es beneidet nicht. It means you are not jealous of others. Das heißt, wir beneiden andere nicht. It said it's voided not itself. And it's not puffed up. It's not in pride. It's promoting the flesh. Promoting you and not Christ. Amen. Amen. Es fördert nicht das Selbst, sondern es fördert Christus. Amen. Amen. Christ is praised no matter what. Amen. Amen. No matter what. If it is not coming, know that it will have its own time. And you want his time to be your time. Amen. Amen. You are not in haste. Praise the Lord. Amen. And he does not insist on his own right. Amen. Amen. See, long suffering of Christ does not insist on his own right. Sie beharrt nicht auf ihr Recht. He does not insist on his own way. Es beharrt nicht auf seinen eigenen Willen. Amen. And it's not self-seeking. Es ist nicht selbstsüchtig. Amen. Amen. It's not self-seeking. Es ist nicht selbstsüchtig. It is not about the flesh, but about Christ. Christus. It is not about the flesh, but the spirit. Es geht nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. It takes no account of evil done to it. Es rechnet das Böse nicht zu. Those that are laughing at at you. Die Leute, die dich über dich Those that make fun of you. Dich über dich you take no account of them. Du rechnest ihnen. Is somebody getting it? Du merkst dir das. Amen. You just love them and keep on praying for them. Für sie. Amen. Because you know they are laughing at Jesus. Sie lachen Jesus aus. Amen. Amen. You bear his name. Du trägst seinen Amen. Namen. Amen. Whoever come to you, the way they treat you, whoever treat you, in any way they treat you, they are treating Christ. Man behandelt Christus so gerade. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. There's something here in verse 5. He said, "Doth not have behaved itself unseemly, seeketh not her own." Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Is not easily provoked, thinketh no evil. Praise the Lord. Amen. He said, he seeketh not her own. Sie sucht nicht das ihre. You see, in this very place, it is not, I want others to have it and not me. That's not the meaning. Es bedeutet nicht, dass ich möchte, dass andere es haben, aber nicht ich. Amen. Amen. That you seek not your own. It means you don't seek anything of the flesh. Du suchst nichts vom Fleisch. It's somebody, are you getting it? Amen? Yeah. It's not they can have it, not let me just leave it. The world, they leave things for people. Darum geht's nicht, weil die Welt kann auch Sachen für andere Leute aufgeben. You know, here in Europe, they are specialists in it. Hier in Europa ist man Spezialist. You know, they don't behave like holy people. Sie verhalten sich wie heilige You want to take Leute. Something, they just say, okay, you can take it. You want to pass, they just, you know, that's not what the Bible is talking about there. Das ist nicht das, worüber die Bibel spricht. You see, two people want to take food. Okay, you take first. The other one will say take first. No, the other one will say take first. Oh, you want to go to the restaurant. So this one will say, I want to pay. No. You know what? All this religious holiness. Das ist Amen. Religiöse Scheinheiligkeit. It's not talking about others can have it. Es geht nicht darum, Sachen anderen in Vortritt zu lassen. It means you are not after the flesh. Es geht darum, dass du nicht hinter dem Fleisch her. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You are not after the flesh, but after the Spirit. Hinter dem Fleisch her, sondern hinter dem Geist. Praise the Lord. Halleluja. You are not easily provoked. You see, complain. Du lässt dich nicht provozieren. Du bist nicht traurig. Amen. You see others having it, you are sad. Andere, not suffering. Haben, amen. Remember, amen. You are sad. You are complaining. Beschwerst dich. Praise the Lord. Hallelujah. And think are not evil. It means you don't think the flesh, du denkst nicht das the Fleisch, spirit. Geist. Amen. Amen. You see there, it said think at no evil. No evil that you think of. You see, you don't think of the flesh, but the spirit. Sie rechnen das Böse nicht zu. Any, you know, anything of the flesh is evil. Alles, was vom Fleisch Amen. Ist böse. Thinking of the flesh, being das after Fleisch the flesh. Dem Fleisch zu sein. Amen. Mm-hmm. For you, it's after the spirit. Aber du bist hinter dem Geist Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remember, Christ's word is spirit and life. Erinnere dich. Die Welt von Christus ist Geist und Leben. And from verse 6 to 8. Look at from verse 6 to 8. Vers 6 bis 8. He said, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hope all things. Endure at all things. Praise the Lord. Hallelujah. Talking about love, and it says exactly. Es geht um Liebe. You see, everything of Christ is this way also. Amen. Amen. Und alles von Christus genauso. Charity never faileth. But whether there be prophecy, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Charity, that is Christ, Liebe. The kind of love. Gottes Liebe. He said it never fail. Sie versagt nicht. If there is prophecy, you know, when we meet Christ face to face, wenn wir Christus sehen, we don't need the gospel any longer. Brauchen wir das Amen. Evangelium nicht the mehr. Prophecy, amen. Oder we now have, you know, it's like a photocopy or let me say copy, a picture of somebody that is not here. Das ist wie ein Bild von jemand, der nicht hier ist. If that person is here, we don't even need Person the picture. Da ist, brauchst du das Bild nicht. Amen. If you want to know that person, just see that person direct. Amen. Du kannst die Person direkt sehen, du brauchst das Bild nicht mehr. Then also, he said, they shall fail, whether there be tongues. You know, when you get there, you don't need tongues any longer. Hier, it's not your language. Wenn du beim Herrn bist, dann brauchst du die Sprache nicht mehr. You know, people, you know, all this. Let me leave there. They shall cease. Amen. Amen. You know, here, because I heard that, you know, people say, okay, well, they said that this time there is no more tongues because they have ceased. No, it's talking about when you meet face to face. If you read it further. Es geht darum, wenn du den Herrn siehst, dann brauchst du irgendeine Sprache nicht mehr. Du brauchst auch nicht mehr in fremden Zungen zu beten. Let us read it further, so that you get it better. They shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. Amen? Mm-hmm. It's talking about now, here in verse 9. But when that which is perfect is come, that is when you now meet Christ ja, face to face. Herr, weil Christus sind, von Amen? Angesicht. Then, that which is in part shall be done away. Mm. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. When I was a child, I speak as a child. I understand as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. This time we are now. You see, he's comparing it to when you now see Christ face to face. Where did you leave this world? Your body and your spirit is they are separated, and you not go to meet the Lord. Amen. So you see, you not see the Lord face to face. You don't need all these things that people need here. God's children need here any longer because you not have them completely there. Die Zeit, in der wir vor dem Herrn stehen und nicht mehr diese ganzen Sachen brauchen, um mit ihm zu sprechen oder in Verbindung mit ihm zu sein, sondern wir sehen ihn dann von Angesicht zu Angesicht. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And in verse 6 to 8, just is telling you that learn to see Christ alone. That's how you achieve those things. Amen. Dass wir uns auf Christus fokussieren sollen, so erreichen wir das. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. We will stop here. Amen. Amen. The Holy Spirit help us to live the life God wants us to live. Amen. Der Heilige Geist hilft uns, das Leben zu führen, was Gott für uns möchte. Amen. Amen. We will continue from there on Sunday.